lauf allein durch diese Stadt. Finde keinen, der mich kennt. Du liegst irgendwo in dieser Nacht. Lange bin ich von dir fort. Straßen sind zu lang, meine Augen sind voll Angst, dass es nun keinen Ort mehr gibt, wo ich Wärme finden kann. Was fange ich an? Ich bin ein Mann. Mich selber find ich nicht. Frauen schön wie ein Frühlingstag. Ihre Blicke sind so kalt. Was fang ich an? Ich bin ein Mann. Mir bleibt nur dich zu suchen. Was fang ich an?